muss der Gläubige mit seinem Bischof vereinigt sein? Ja, jeder Gläubige, ob geistlich oder Laie, muss mit seinem Bischof im Geist und im Herzen in der Gnade und Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhl vereinigt sein. Ja. Ist auch wieder irrsinnig ist, wenn man auf die Piusbruderschaft schaut, im Herzen kleinsterweise mit den Ortsbischöfen vereinigt, inzwischen schon mehr oder weniger, aber die meisten nicht, die meisten der Gläubigen jedenfalls, die noch irgendwie traditionalistisch denken. Im Geist und im Herzen muss man in der Gnade, das ist sowieso, damit man zur Kirche gehört, so lebendiges Glied der Kirche ist, und auch in der Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhl sein.